Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Antcast, neue Ausgabe 46 und ich darf euch ganz herzlich begrüßen und natürlich auch wie immer den Mo. Hi Mo. Ja, hallo Zuhörer, ich freue mich auch wieder dabei zu sein und ja, diesmal haben wir wirklich mehr als Tonnen von Informationen. Wir haben so viel Informationen, dass wir gar nicht wissen, ob wir die alle unterkriegen. Ja, dann nichts wie ran. Exklusiv Games für Xperia Play, unglaublich. Man hätte es ja vermuten können, ja, aber das schockt dann doch irgendwie, dass da jetzt auf einmal interessante Spiele rauskommen, aber nur für Xperia Play. Ja. Ich habe mir das eigentlich umgekehrt vorgestellt. Ich habe gedacht, naja, jetzt kommt Sony mit Android-Spielen raus, die aber nicht nur auf dem Xperia Play funktionieren. Ja, gut, ja. Aber wir hatten auch das am Anfang spekuliert und ja, es scheint sich wohl zu bewahrheiten. Ja. Naja, okay. Solange die Games sicher sind und dann das Telefon damit nicht gehackt wird, ist ja in Ordnung. Ja, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. ein Kandidat für das Exklusiv-Game ist Minecraft. Das kommt erstmal nur auf dem Xperia Play. Und dazu kann ich nur eins sagen. Ich könnte kotzen. Buh! Entschuldigung. Ja, buh! Hallo Entwickler, ja. Arsch offen oder was? Oh, Entschuldigung. Ja. Also, die Fangemeinde dreht durch, will seit Ewigkeiten, ja, seit der ersten Beta-Version im Netz Minecraft endlich auf dem Android-Handy. Und jetzt kommt das Zeug erstmal nur auf dem Xperia Play. Okay. Also, wenn es auf dem richtigen Android-Market zu haben ist, dann können wir drüber sprechen. Ja. Ansonsten, schade um das Spiel. Ja. Also ich bin da auch sehr, sehr, sehr enttäuscht, weil ich bin ja auch Minecraft-Player und ich ärgere mich auch kaputt. Also ich habe mich eigentlich echt schon drauf gefreut und jetzt kommt so eine Nachricht, also das ist so ein richtiger Schlag in die Fresse und das finde ich auch nicht in Ordnung. Also alle unterstützen den Entwickler, machen ein Riesending draus, ja. Machen den reich ohne Ende und ja, dann sowas. Ja. Also aber reich enttäuscht. Aber reich ist, weiß ich nicht, aber ist jedenfalls schon ziemlich mit Lorbeeren überhäuft worden von der Szene. Nicht ganz grundlos, weil das Minecraft, das macht wirklich Spaß, aber ich bin mir auch wirklich maßlos enttäuscht. Ich warte auch die ganze Zeit drauf, bis eine Android-Version rauskommt und dann das, muss ich schon sagen, bin da wirklich sauer. Deswegen. Es gibt aber zum Thema Gameplay gibt es auch noch ein paar positive Nachrichten. Mhm. Ja, weil, dreimal darfst du raten, was mit Android kommt. Mhm. Erster Versuch? Keine Ahnung. Nein. Zweiter Versuch? Keine Ahnung. Dritter Versuch? Nein, keine es Ahnung. Kommt tatsächlich eine Spielkonsole. Aha. Das ist nicht zu glauben. Und zwar die Evo 2. Eine Spielkonsole für Android-Games. Eine richtige Konsole mit richtigen Controller. So wie man es von ja den allgemein bekannten Konsolen wie PlayStation, Xbox und so weiter kennt. Mit einer Hardware, die den Tablets gar nicht mal so unähnlich ist. Also nicht unbedingt jetzt die Mega-Monster-PC-Ultra-Maschine, sondern eher Richtung Tablets von der Hardware her. Aber eine Spielkonsole, die man halt am Fernseher anschließt und zocken kann. Ja. Und die Firma, noch die das verwirklichen will oder verwirklicht hat, heißt Envisions. Und kommt, wie gesagt, mit dieser Evo 2, mit einer Samsung-CPU drin und einem Nvidia-Grafikchip. Also generell finde ich die super. Ja. Aber, naja, ich meine, viel Spiele gibt es eigentlich nicht, wo ich mir vorstellen kann, so richtig am großen Fernsehen, ja, so mit Controller und so weiter zu zocken, so wie ein richtiges Konsolenspiel. Da gibt's nicht viel. Also ich meine noch nicht. Also ich meine, ich finde es eine gute Idee, ja, vor allem absolut. Dingen, weil man kann auch so ein paar Android-Geschichten mit abdecken, wie halt eben Social Networking und solche Geschichten sind damit eingebaut. Warum nicht? Es kommt Ende des Jahres noch ein 3D Bewegungssensor dazu. Wie das aussieht, keine Ahnung. Das ist noch nicht so bekannt. Also es wird auf jeden Fall hochspannend. Okay. Mit Android 2.2 scheint wohl das erstmal geplant zu sein. Und natürlich logischerweise Optimierung auf große Displays, muss ja. Sonst kann ich es ja schlecht am Fernseher anschließen. Ne? Also dann muss da schon 1080p rauskommen, sage ich mal ganz frech. Ja. Und ja, also ich finde es sehr spannend und auch sehr interessant und verdammt gute Idee. 1080p. Ach, Cloud-Speicherung. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Also die Unterstützung von Cloud-Applikationen scheint da auch ein Thema zu sein. Okay. Na gut, man kann mal gespannt sein. Mhm. Aber um jetzt gleich das mit dem Spielen komplett abzuhaken, du hast hier noch was reingeschrieben, Google sortiert strittige Emulator-Apps aus dem Markt aus. Habe ich überhaupt noch nichts davon gehört. Klär mich auf, Mo. Ja, also Anwendungen, mit denen man Spielkonsolen emulieren kann, schmeißt jetzt Google nach und nach raus. Welche Grundlagen, rechtliche Grundlagen da sind, weiß ich nicht. Also soweit ich weiß, ist eine Emulator-App, solange man keine illegalen ROMs dazu verkauft, nicht unbedingt strafbar. Mhm. Aber auf jeden Fall wollen die wohl wieder auf irgendwelche Industrie-Heinis hören und halt eben den Markt, was das betrifft, putzen. Ja, jetzt muss ich mal, gibt es da schon eine offizielle Stellungnahme von Google dazu? Oder ist das jetzt Spekulation, dass die nach und nach rausfliegen, meine ich? Weil wenn jetzt eine oder zwei oder drei Emulator-Apps rausgeflogen sind, das heißt ja dann nicht, dass alle rausfliegen werden, es sei denn, Google wird jetzt sagen, okay, wir schmeißen die generell raus. Aber das kann ja andere Gründe haben. Da reicht ja schon ein Screenshot von einem Anbieter von einem solchen Emulator, zum Beispiel von einem Spiel, das eben keine Lizenz hat, auf dem Emulator zu laufen, sprich alle, ja, oder fast alle. Dann müssen die das, dann kann natürlich eine andere Firma kommen, kann sagen, hier, der bietet so einen Emulator an und zeigt auch noch ein Screenshot von unserem Spiel, das ist illegal, dann müssen die das rausschmeißen. Das heißt ja nicht, dass alle Emulatoren rausfliegen. Also gibt's da eine Stellungnahme schon? Nicht direkt, also man weiß von einem Entwickler, der heißt Yong Sang, das ist anscheinend, sagt ihr was, ja? Nee. Sämtliche Programme, die wohl auch sehr bekannt sind, wie der NESOID oder SNESOID, das sind sehr bekannt, Gameboid, die sind sogar schon draußen. Die sind schon entfernt worden. Und das Ganze soll weitergehen. Direkte Stellungnahme von Google gibt's noch keine. Mhm. Also natürlich gibt's viel Spekulationen hin und her und tralala, aber die Begründung für das Entfernen der Apps ist wohl, dass da die Rechtmäßigkeit noch nicht geklärt ist. Also gut, ich kann jetzt nicht genau dazu sagen. Ich muss mir die Story erstmal angucken. Mhm. Auf jeden Fall würde ich mich jetzt erstmal nicht auf einen einzelnen Entwickler verlassen. Ich muss das genauer mal noch nachschauen, was da passiert ist. Also ja, erstmal also Ruhe, ruhig bleiben und abwarten. Ich glaube nicht, dass die alle generell rausfliegen. Wenn jetzt ein Entwickler davon betroffen ist, wenn jetzt mehrere Entwickler davon betroffen sind, dann können wir vielleicht davon ausgehen, aber jetzt, ja, also ich meine, das sind schon ganz andere Programme aus dem Market rausgeflogen, ja, und es sind auch nicht alle eines Genres rausgeflogen, deswegen. Richtig. Was man noch dazu sagen sollte, bei diesem Entwickler geht es sogar so weit, dass sie den Entwickler-Account gelöscht haben. Ja, vielleicht liegt da aber auch noch was anderes dahinter. Also da werde ich das hellhörig. Das wissen wir im Moment noch nicht. Da werde ich hellhörig, weil ich habe auch von diesem Entwickler Emulatoren auf dem Tablet. Ja. Und da muss ich mir das mal genauer angucken, was da passiert. Nicht, dass das aus einem ganz anderen Grund gelöscht wurde, weil wenn nämlich ein Entwickler-Account gelöscht wurde, möglicherweise steht da ein Missbrauch hinten dran. Ja. Das heißt, dass zum Beispiel Daten illegal übertragen wurden etc. Wenn Google das spitz kriegt, dann wird die sofort rausgeworfen, dann Benutzer-Account gelöscht. Also bis jetzt konnte ich noch keine weiteren Informationen darüber verifizieren mit diesem Thema, aber ich fand es auf jeden Fall interessant genug, um das hier schon mal mit reinzubringen. Okay, also bleiben wir dran, vielleicht wissen wir schon bei der nächsten Sendung mehr. Was ist das? Was hat mir die ganze Zeit gefehlt? Ja. Außer Wildkatzen im Pfälzerwald zu entdecken. Och nein, ich bitte nicht wieder die Wildkatzen. Doch, Wildkatzen. Dann kann ich auch gleich wieder mit meinem... Ich hätte gern Honeycomb auf meinem Motorola Milestone, bitte, ja? Ja, von mir aus. Aber es ist nicht so interessant wie Wildkatzen. Auf jeden Fall, endlich, ja, gibt es ein gutes Android-Klapphandy. Jawohl, genau. Ach, wäre das doch schon früher vorhanden gewesen, weil ich liebe Klapphandys. Ja, ich gebe es zu, ich liebe Klapphandys. Ja, die Displays zerkratzen nicht, wenn man es in der Tasche hat. Ja, man kann Gespräche annehmen, indem man einfach nur aufklappt. Ach, ist das schön praktisch. Ich liebe das. Sharp Aquos. Das ist ein Telefon. Ja, Sharp Aquos, die nicht nur als Fernseher, sondern auch als Telefon jetzt erhältlich. Also noch nicht bei uns, wurde aber so vorgestellt, wird bestimmt bei uns auch kommen. Hat ein 1 GHz Second Gen Snapdragon Prozessor, eine 16 Megapixel Kamera mit wow. richtig schönem, also was heißt richtig schön, einem guten Objektiv für ein Handy, ja, und hat ja Dropbox und Quick als für Videos und für Cloud Space, also vorinstalliert auf dem Gerät, ist mit einem, was immer das auch heißt, 3D-Ready-Display ausgestattet und einem, Achtung, 3D-TV-Tuner. Nee. Ja, doch, doch. Na, 3D-TV-Tuner. Das, also ich muss sagen, da glaube ich nicht, dass der den Weg zu uns findet, wäre auch vollkommen sinnlos, ja. Aber bei uns, ne? Aber naja, okay. Hat natürlich auch noch eine Front-Facing-Kamera, aber da weiß man jetzt nicht die Resolution, nein, die Auflösung, ja. Da weiß man jetzt nicht die Auflösung. Und also es hört sich sehr gut an. Die Daten sind zwar jetzt nicht atemberaubend, außer der Kamera. Die hat's in sich, ja. Wahnsinn. Und wenn man das Ding auch zuklappt, dann sieht es auch aus wie so eine kleine Kamera. Ja. Und da kann man richtig schön mit Knopf oben dann auch knipsen. Ja. Also ich finde es ganz, ganz tolle Idee. Und wie gesagt, für jemand, der Klapphandys mag, ist das sicherlich eine super Sache. Und es kann gar nicht schnell genug auf unseren Markt kommen, aber wird bestimmt noch etwas dauern. Aber ich bin sicher, dass Sharp das bei uns rausbringt. Vor allen Dingen 3D-TV-Tuner. Oh, also, ja. Also schauen wir mal, ob das überhaupt bei uns kommt. Also ich habe so die Befürchtung. Ja, so sieht's aus. Schade. Ja gut, das Telefon glaube ich schon, dass das kommt bei uns. Habe ich ja gesagt. Das glaube ich schon. Aber nicht mit dem 3D-TV-Tuner. Nee, wohl kaum. Ja. Aber wenn wir gerade bei Hardware sind, du hast ja jetzt so schön geschrieben, das habe ich die Woche auch schön verfolgt, HTC lockert Bootloader-Richtlinien. Genau. Die lockern die nicht nur, sondern die haben offiziell sich bekannt dazu, in Zukunft keinerlei Bootloader-Sperren mehr einzubauen bei ihren Handys. Boom. Die Community hat gewonnen. Die Leute, die hier aufgeschrien haben wegen dieser Bootloader-Sperre, haben im Prinzip da jetzt tatsächlich was bewirkt. HTC macht keine mehr. Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, die Geräte, die bereits ausgeliefert sind mit dieser Bootloader-Sperre, die scheinen erstmal weiterhin gesperrt zu bleiben. Da gibt's noch keine Aussagen darüber, ob da eine Software oder ein Update kommt, das eben auch die vorhandenen HTC-Handys entsperrt. Und damit auch das HTC Sensation, das kam mit Bootloader, zumindest in den USA. Vielleicht machen sie den bei uns noch weg, bis zum Verkauf. Aber in den USA bleibt das Sensation, das HTC Sensation mit Bootloader-Sperre. Und erst die neueren Handys werden dann ohne Bootloader-Sperre kommen. Wie gesagt, bei uns könnte es natürlich sein, weil das haben die vor einer Woche, also knapp einer Woche gesagt. Und ja, wenn das dann international zählen würde, was dieser HTC-Boss da oder wer auch immer gesagt hat, dann müssten jetzt die Handys, die ab jetzt, hat er gesagt, neu rauskommen, ohne Bootloader-Sperre sein. Und das HTC Sensation ist ja noch nicht offiziell draußen, soweit ich informiert bin. Ja, richtig, das ist auch noch nicht draußen. Ich warte ja absolut im Moment drauf, wie ein Verrückter, weil ich musste es ja kaufen, beziehungsweise ich will es auch kaufen. Ich will es auch kaufen. Und aber ich glaube nicht, dass bei der Überfahrt mit dem Dampfer, wo die vielen, vielen Handys drauf sind, ja, dass das schon entsperrte Geräte sind. Ah. Okay. Also ich glaube nicht, dass jetzt vor der eigentlichen Auslieferung, die ja in den nächsten Wochen stattfindet, Ja. überhaupt diese Bootsperre entfernt wurde. Ja. Ich glaube es nicht. Ich denke, das wird einfach die nächste Marge sein und die wird ein Weilchen dauern. Weil die Geräte sind ja schon produziert. Es ist ja nicht so, dass die jetzt hier 3 Tage vor Veröffentlichung hier produziert werden. Naja, das stimmt schon, ja. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Das denke ich auch. Also, das könnte wirklich noch knapp werden. Ich denke schon, dass das HTC Sensation auch bei uns dann mit Bootloader-Sperre kommt. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, aber ich sag mal, wir warten es mal ab Ja. und das Gerät müsste ja bald bei einem von meinen Lieblingsanbietern eintreffen und es müsste auch bald soweit sein. Ich rede hier von Wochen, also eigentlich sind es ja nicht mehr Wochen, sondern es dürfte allerhöchstens noch eine Woche Ja, sein, wo es losgeht. ja. Jetzt, du, sorry, dass ich jetzt hier in der Sendung dich was frage, aber es ist was Blödes bei mir hier passiert. Deine Audioaufnahme für das Speziale 2 hier, ja, finde ich nicht mehr in Google Docs. Nein, echt nicht? Yep. Oh, das ist aber schlecht. So, kleinen Moment, Ah, Moment. Panne, Panne, Panne, Leute. Ich hoffe, ihr habt Gut. Verständnis. Nein, Wir müssen erledigt, mal erledigt. kurz. Wird im Hintergrund erledigt gerade so. Brauchen wir uns nicht mehr drauf zu versteifen. Dauert nur ein Momentchen noch. Okay, gut. ja, also was haben wir als nächstes? Amazon Tablets. Oder nee, machen wir zuerst mal was anderes. Das Google Wallet. Das Google Wallet. Das ist doch mal was Interessantes. Was habe ich gesagt? Mit dem NFC. Ja. Mit dem Bezahlen von NFC. Mit NFC-Chip. Da sollte sich ja was tun und es scheint sich tatsächlich jetzt was zu tun. Haha. denn in den USA hat jetzt Google mit Citicorp und Mastercard zusammen in einigen Städten, darunter New York, das Bezahlsystem gestartet. Jawohl, also dort gibt es jetzt schon einige Stellen, mit denen man endlich die Zahlweise der Zukunft, naja, meine Lieblingsvorstellung jedenfalls davon, benutzen kann, indem man eben mit seinem Handy einfach nur an so eine Platte tippt, ja, und schon oder in die Nähe der Platte hält und schon wird dann eben bezahlt. Ja. Und ich hoffe, dass dann auch irgendwann mal die ersten Getränkeautomaten kommen. Ja, wie, ach, das ist so meine Lieblingsvorstellung. Ja. Und das wäre ja dann eine schöne Geschichte. Ja, so viel zu der Sache, aber PayPal, die sehen das gar nicht so rosig, ja, und klagen gegen Google wegen dem Wallet, weil angeblich zwei Entwickler oder zwei Entwickler, sage ich, Leute von PayPal, Angestellte von PayPal, hochrangige Angestellte, zu Google gewechselt haben und die sollen angeblich Geschäftsgeheimnisse mit rübergenommen haben. Ja, so die Aussage. Ich glaube, die sind einfach nur sauer, weil die zwei einfach zu Google gegangen sind. Und deswegen auch die auch die Aussage von einem der Leute, die von PayPal rüber gewechselt sind. Man hat das Recht, einen besseren Job anzunehmen. Boom. Ja, also einfach so ist das schon mal was. Also jetzt bleibt das natürlich offen. In den USA ist es kein Kavaliersdelikt. Ja. Wenn da Geschäftsgeheimnisse rübergeschaufelt werden zu einer anderen Firma. Und ja, dann müssen wir mal schauen, wie es dann jetzt weitergeht in dem Dings. Und ja, NFC übrigens für die Leute, die jetzt ganz traurig sind. Ja, Google startet hier groß ins NFC-Business. Ja, und dürfte auch dich interessieren, Mo. Absolut. Mit dem HTC Sensation, es hat ja kein NFC-Chip drin, ja. Die momentane Version nicht, es kommt aber eine mit. Ja, genau, aber so wie ich dich kenne, wirst du ja die momentane Version nehmen, ne? Ja, Gott, ich meine, man will ja nicht ewig warten. Richtig, genau. Und deswegen kein NFC-Chip drin. NFC, ja, ist die Zukunft, also, na. Aber Google ist nicht so schlimm, die denken daran und die bieten tatsächlich NFC-Sticker an. Als Notlösung, die werden an diese Handys dran gemacht, ja, und eignet sich ohne spezielle Hardware-Erfahrung. Das wird also effektiv mit dem Handy überhaupt gar nichts mehr hat es eigentlich zu tun. Man kann es auf die Rückseite vom Handy kleben, ja, diesen Sticker, und kann damit dann bezahlen. Ja, der Unterschied ist, man kann zum Beispiel am Handy auswählen, beispielsweise welches Konto man damit belasten will, ja, oder welche Karte zum Beispiel, ja, kann man im Handy auswählen. Man hat Funktionen, um das abzuschalten, die Sperre, ja, abzuschalten. Ich habe es doch schon längst noch. Okay. Ja, hat die also die Möglichkeit, diese Zahlfunktion abzuschalten, etc. etc. Und das hat man eben mit diesem NFC-Sticker nicht. Da ist hinten drauf und dann kann man das dran halten an diese Platte und zahlt damit. Ja. Aber immerhin, also die Leute, die dann ein Handy haben, ja, und dann ganz traurig sind, dass sie eben keinen Nexus S haben oder ein Galaxy S2 oder so, also die neuen mit dem NFC-Chip. Die brauchen sich dann wenigstens nicht ganz so voll graben auf dem Boden zu krümmen. Darf ich dir mal was ganz offen sagen? Ja. Also ich habe zwar jetzt im HTC Sensation kein NFC drin, aber sind wir mal ganz ehrlich, bis es bei uns in Deutschland, in diesem ja rückständigen Schlafland, wo sowas sowieso Jahre dauert, noch mindestens 2 Jahre dauert, bis sowas überhaupt bei ein, Ja. zwei Läden angeboten wird, Ja. habe ich eh ein neues Handy. Ja, das ist richtig, ja. Nur die Funktion, klar, also als Bezahlfunktion braucht man sich bei uns noch nicht großartig zu jetzt abzuhetzen oder zu beeilen und zu denken, hier mit dieser Generation an Hardware-Geräten könnte man schon irgendwas bezahlen. Ja, das glaube ich nicht. Aber die NFC-Chip-Funktionen im Handy sind ja auch mehr als nur jetzt bezahlen. Ja, also Klar. das hat noch einige andere Funktionen. Beispielsweise kann man ja beim Nexus S auch also Daten quasi wie eine Visitenkarte übertragen per NFC und zwar automatisch. Ja, oder auch Texte oder Links. Ja, mit diesem NFC-Tag, weil man kann ja das Nexus S auch programmieren, dass das Nexus S als NFC-Tag fungiert und damit Daten sendet. Ja, und nicht nur empfangen. Ja. Also das ist auch Also, eine Sache. wenn ich noch mal kurz noch einwerfen darf, viele Leute argumentieren immer dagegen, ja, wir haben ja Bluetooth, da geht das auch. Also da möchte ich auf jeden Fall noch mal für die Allgemeinheit was sagen. Immer wieder, auch in Twitter oder so, werden wir darauf angesprochen, ja, das geht doch über Bluetooth. Als allererstes, Bluetooth muss man immer sehr kompliziert ein- und Ja, ausschalten. Das nervt, es dauert einen Pairing. Moment, bis es da ist, das Ja. nervt auch, es braucht unwahrscheinlich viel Energie, das ist das Allerschlimmste, es hat Probleme mit der Sicherheit Bluetooth, das ist also auch nicht zu verachten, und es ist einfach viel zu umständlich. Na, auf Mit jeden Fall. NFC ist es wirklich nur ein Knopfdruck und fertig. Ja, also auf jeden Fall, dieses Pairing, das man da machen muss, ja, wenn man da neue Leute kennenlernen will, seine, sag ich mal, elektronische Visitenkarte austauschen, da muss man zuerst sein Telefon pairen, da muss das suchen, dann musst du deins auf, zum Beispiel auf sichtbar schalten, dann wird das verbunden, dann wird das gepaart, da muss man einen Code eingeben, ah, das macht doch niemand, sorry, ja. Und deswegen hat sich das auch als Austausch von kurzen Informationen von Visitenkarten eben so nicht durchgesetzt, dieses Bluetooth. Und NFC scheint da eben Abhilfe zu schaffen, indem es eben ermöglicht, einfach die Handys aneinander zu halten und zack, sind die Daten drüben. Und zwar das, was man vorher freigegeben hat. Ja. Also man muss fair sein, also muss man noch dazu sagen, es gibt einige Konstellationen, wo das mit Bluetooth so gelöst wurde, dass man doch relativ einfach übertragen kann, aber all diese Lösungen sind voll gegen die Sicherheit gekracht, weil immer irgendeiner auf einmal die Möglichkeit hatte, in der Nähe auf das Bluetooth-Gerät dann doch zuzugreifen. Genau, Deswegen ist das eigentlich inzwischen fast ein Tabu. weil Bluetooth ist 10 Meter Sendet ja normal. nach allem, ja eben. Ja, und bei NFC ist es nur wenige Zentimeter. Das heißt, da kann man sogar noch Sehr relativ viel, gut ganz kontrollieren. genau. Ja, also so viel zu dem NFC und PayPal ist ganz schön sauer, klar, denn die sehen natürlich ihre Fälle wegschwimmen da, gerade bei dem NFC-Ding. Aber die haben ja jahrelang nichts gemacht. Bekommen sie die Quittung dafür. So, ganz einfach. Aber lustig wird es jetzt wahrscheinlich im Android Market. Da hast du ja auch teilweise oder zumindest mal eine Zeit lang darauf gewartet, bis PayPal im Android Market verfügbar ist, um zu bezahlen. Ich glaube, das können wir uns jetzt abschminken. Weil ich glaube, ich glaube, bevor PayPal jetzt bei Google in den Market einsteigt, da friert ihr die Hölle zu. Ja, gut, ich meine, ich bin, gebe ich ja ganz offen zu, bin ja auch PayPal-Nutzer und ja, ich habe es zwar ein bisschen runtergefahren, seit die WikiLeaks-Geschichte war und naja, ich denke, genau das wird auch die Leute auf Seite von Google schlagen, weil ich glaube nicht, dass das Google gemacht hätte. Ja. Google, aber gut, das ist jetzt Spekulation, das lassen wir weg. Google muss, aber bei uns ist doch alles nur Spekulation. Dann kann man die ganze Sendung abladen. Okay. Nein, aber die Google Checkout hat halt immer noch das Problem, dass es nicht mit Bankkonten funktioniert. Ja, also es muss in good old Germany, ja, wie du schon sagst, das so dieses in Anführungszeichen rückständische Land, ja. Germany, bitte. Germany, ja, muss natürlich da die Möglichkeit haben, mit Bankkonto zu bezahlen, weil es gibt ja tatsächlich noch Leute, die keine Kreditkarte haben. Ja, das soll es tatsächlich noch geben. Ich hatte auch keine. Und es gibt, was, bitte? Bis vor einem Jahr hatte ich auch keine. Ja, aber jetzt hast du eine, siehst. Es ist wieder so eine Sache, ne? Selbst manche, die eine Kreditkarte haben, wollen die nicht benutzen. Ja, gut, also ich, okay. Ich meine, es wird niemand gezwungen, die Vorteile vom Kauf über Google Checkout zu benutzen, ja. Es ist aber halt tatsächlich so, dass wenn die Firmen Geld verdienen wollen, und damit meine ich jetzt nicht Google, sondern die Entwickler, die App-Developer, die müssen dann halt schauen, dass der Market eben auch Bankkonten akzeptiert, wenn eben mal bei uns niemand oder kaum jemand hier bereit ist, Google seine Kreditkartendaten zu geben oder überhaupt keine Kreditkarte hat, also das heißt steinzeitmäßig agiert. Oh, ist das, ich krieg wieder Hate-Mails. So. ja, aber jetzt, ja, dann muss halt die Möglichkeit geschaffen werden, das muss Google noch machen, in ihrem Checkout eben dann auch Bankkonten zu akzeptieren. Wobei, ich weiß nicht, ob dann die Leute, die sich weigern, Google die Kreditkartennummern zu geben, ob die sich nicht auch weigern, Google fürs Bankkonto zu autorisieren, was abzubuchen. Glaube ich auch nicht. Ja, daher, die trauen dann lieber PayPal, die bei jedem kleinen Wort von irgendeiner Regierung sofort die Zahlungen an einen an eine Organisation sperren, ja, und wenn man die dann als vertrauenswürdige einstuft, dann kann man natürlich auch nichts mehr machen, da kann ich auch nicht mehr helfen. Ja, dann, sorry. Eben. Ja. Okay. So, und jetzt Amazon Tablets. Ja, die werden immer wahrscheinlicher. Ich habe da was Interessantes verlinkt. Es sieht wohl so aus, als ob die jetzt tatsächlich sogar schon Preise vorliegen haben und jetzt habe ich hier auf den falschen Artikel geklickt, natürlich! Mensch! So, jetzt dann. Weil die Preise, die sind wirklich fantastisch. Ja. Also mir ist beinahe die Sprache weggeblieben, ja, als ich das gesehen habe. Tatsächlich sollen die für $349 für das 7 Zoll und $449 für das 10 Zoll Tablet zu haben sein, und das ist ja wirklich ein Hammerpreis. Ne? Und die sind ja auch Hammer ausgestattet, muss man hier klar dazu sagen. Das ist ja kein Arkos, sondern die haben schon ein bisschen mehr Power. Ja, genau, die sind schon relativ gut ausgestattet. Und es stellt sich die Frage, wird das 7 Zoll Tablet vielleicht sogar den Kindle dann endgültig ablösen? Wer weiß. Die Wahrscheinlichkeit ist doch recht hoch. Ja, genau. Und ich bin nur auf die Displays gespannt. Da ist auch noch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das 7 Zoll Display kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht als E-Ink rauskommt, während die anderen dann mit einem normalen LCD-Display rauskommen. Aber dagegen spricht natürlich die Preisdifferenz. Also ein E-Ink für 349 € für 7 Zoll wird nicht passen mit einem 10 Zoll Tablet mit LCD für 449. Weil der E-Ink ist teurer, normalerweise. Ja, also das ist schon, naja. Also, naja, schauen wir mal, wie das, wie gesagt, es ist noch Spekulation, aber es verdichten sich die Gerüchte, und ich weiß nicht, wo hier diese Preisdinger aufgetaucht sind, aber es scheint wohl jetzt langsam Formen anzunehmen, und das ist ja schon mal was. Ne? Haha, Das ist wirklich was. So, ich habe gerade eben eine Mail bekommen. Warum nicht? Ja? Passt gerade zum Thema. Ne? Und zwar der Dieterich schreibt, wenn ich mir jetzt ein Tablet kaufen möchte und nicht allzu viel Geld ausgeben möchte, welches würdet ihr mir empfehlen? Sollte schon 10,1 Zoll haben. Also, wir haben das schon mal beantwortet, glaube ich. Ich glaube, in Comments auf der Seite, wenn ich es richtig weiß. Problem ist, so eine Empfehlung abzugeben, ist nicht ganz einfach, weil jeder seine anderen Vorstellungen hat. Ja, nicht nur was das Display betrifft, sondern auch restliche Ausstattung. Der eine findet zum Beispiel eine Kamera überhaupt nicht interessant an einem Tablet. Der andere sagt, da muss eine Superkamera drin sein. Ja, ich will damit auch Videos aufnehmen. Es ist schon schwierig. Nur, was man sagen kann, so generell vielleicht, die neueren Modelle, das heißt ab Motorola Xoom, ja, die ein offizieller Marke drauf haben, damit macht man nichts falsch, erstmal. Ansonsten kann es unter Umständen ziemlich nervig sein, ja, wenn man da nicht sich also nicht Zeit investieren will und sich darum kümmern will, wie man die Programme dann zum Beispiel übertragen kann vom Market inoffiziell auf das Gerät. Wenn man sich damit nicht rumschlagen will, dann sollte man das schon mal genau in Augenschein nehmen. Demnächst kommt das Samsung Galaxy Tab 10.1 V raus. Und soweit ich das jetzt gelesen habe, ist das von der Ausstattungsmerkmale her das beste Tablet, das rauskommt. Es müsste eigentlich jetzt schon verfügbar sein. Zumindest kann man es schon vorbestellen bei einigen Firmen im Internet. Und das dürfte dann momentan so der Hit sein. Ja. Das Motorola Xoom ist auch sehr gut, aber es ist sehr schwer. Und das sollte man auch berücksichtigen. Ja. Ja, aber mehr kann ich ehrlich gesagt nicht dazu sagen, weil, wie gesagt, dass da persönliche Präferenzen halt dann doch sehr, sehr wichtig sind, ja, bei so einer Sache. Am besten kann sich das Motorola Xoom Pad ja mal angucken. Das ist gibt es jetzt bei verschiedenen Anbietern in den Geschäften, ja, und das Samsung 10.1 V müsste auch rauskommen, und das V hat auch zum Beispiel eine gute Kamera integriert, etc. Ja. Und das soll also auch von Gewicht her und von der Handhabung her soll das nochmal eine ganze Ecke besser sein als das Xoom. Aber wie gesagt, das sind persönliche Sachen. Ja. Ja, es passiert einfach viel zu viel und man ärgert sich halt kaputt, wenn man dann doch auf irgendeinen Rat hin eins kauft Ja. und dann hat man doch vielleicht einen anderen Geschmack. Meine ich, jeder hat den gleichen Geschmack. Man muss es wirklich mit Vorsicht genießen mit den Empfehlungen. Also man muss es am besten irgendwo, wo Geräte ausgestellt sind, angucken und einfach mal austesten. Ich weiß, die Geräte sind nicht überall so einfach einzusehen. Aber da muss man sich halt ein paar Tage Zeit lassen. Das habe ich auch getan und einfach mal ein bisschen rumprobieren. Oder vielleicht Leute einfach nach ihren Erfahrungen fragen, die so ein Gerät haben. Ja, Und genau. dann sich ein Bild machen. Ja, also ich meine, gut, am besten kann man es natürlich, ist natürlich immer, wenn man es ausprobieren kann. Beim Galaxy Tab wird es jetzt halt, also beim 10.1 V wird es jetzt wahrscheinlich nicht so gut sein. Übrigens, es bringt nichts, wenn man dieses Galaxy Tab 7 Zoll, das ich hier auch habe, ausprobiert. Das hat überhaupt nichts mit dem 10.1 V zu tun. Das hat sogar ein komplett anderes Betriebssystem. Das ist ja hier immer noch mit Froyo drauf. Ja, meines. Ja. Ich hatte übrigens meine ersten Erfahrungen mit Keys gemacht. Das sag ich vielleicht noch was dazu. Ja, was ja. ich habe Und noch eine kleine Geschichte, wo Moment, man sich Moment, vielleicht Moment. überlegen sollte, Ja, ja. Moment. Und jetzt hier, das ist 10.1. Das hat eben dann Honeycomb drauf und das ist was ganz, ganz anderes und das ist auch komplett andere Hardware, anderes Display. Also wirklich, das kann man überhaupt nicht vergleichen. So, jetzt. Ja, was man auch noch hier immer wieder außer Acht lässt, dass es auch Geräte gibt mit ein paar Gimmicks, die man durchaus als interessant bezeichnen kann. Einmal, was ich hochinteressant finde, ist das iPad Transformer, welches gleich mit einer Tastatur ausgeliefert wird und ja, einer, ich sag mal, Einsteckhalterung. Das heißt, das Ding kann man ja benutzen wie Notebook, kann es aber auch abziehen und als ganz normales Tablet nutzen. Oder, was ich jetzt eh noch als Thema hätte, von Asus kommt auch noch das Padphone demnächst raus. Das ist auch interessant, wer also nicht Handy und Tablet getrennt haben möchte. Da haben die jetzt eine Lösung gefunden, dass man sein Handy einfach in, sag ich mal, so eine Tablet-Konsole einsteckt und macht aus dem Handy ein Tablet nach Bedarf. Mhm. Sowas ähnliches habe ich schon mal vorgestellt von einer eher unbekannten Firma, aber sowas kommt jetzt von Asus. Das sogenannte okay. Padphone. Padphone. Oh, yeah. Padphone, ja. Yeah. Finde ich hochinteressant. Also ich finde, ja, wenn einer jetzt weder noch hat, ist, ja, warum nicht beides auf einmal? Mhm. Richtig. Oh ja. Also ich warte voller Ungeduld auf mein auf ein Chromebook. Oh ja, da bin ich auch gespannt. Aber 15, da geht's los, am 15. glaube ich, ne? Ja, genau, am 15. 15. Juni kommen die Geräte raus und ich bin auch super gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Mhm. Wenn du eins kaufst sowieso, dann sitze ich bei ja, dir zwei aber noch Tage. Nicht, aber noch nicht am 15., ja, also okay, zum Thema Tablets haben wir noch was. Und zwar das Most Speziale Nummer 2, genau. Ja, oh, das Most Speziale Nummer 2, musst du starten. Ja, und heute hat der Mo mal das absolute Super-Tablet entdeckt. Und also ich habe es schon gehört, ich bin begeistert, ja. Aber macht euch selbst ein Bild bei dem Most Speziale Nummer 2. The most special. Der nicht ganz so ernst gemeinte Beitrag. Ja, meine Freunde, heute möchte ich euch eine neue Hardware vorstellen. Diese Hardware kommt von Flopsonic und diese Firma liefert ein Tablet der allerneuesten Generation. Das Tablet mit dem Namen Sport Giganto SL2 beziehungsweise in der 3D-Version Giganto SL2 3D ist einfach unübertroffen und auf dem Markt absolut einzigartig. Das 32 Zoll große Tablet wiegt nur 9520 Gramm und ist eines der leichtesten 32 Zoll Modellen auf dem Markt. Die 10 GB große MFM-Festplatte lässt Platz für viele Apps. Mit Android Vanilla Ice Cream Sandwich Toast wird die neueste Variante des Google-Systems mitgeliefert. Um das Vertippen auf dem überschaubaren Gerät zu vermeiden, wurde endlich wieder auf den Stift zurückgegriffen. Der Stift, der ca. 1,20 Meter lang ist und 430 Gramm schwer ist, hilft einfach besser, die Applikations-Icons zu finden und auszuwählen. Auf den DVD-Player, den man ursprünglich geplant hatte, wurde dann doch verzichtet, einfach aus Platzgründen, um mehr Gewicht einzusparen. Das Herz des Gerätes ist ein AMD X486 CPU mit 40 MHz. Die DV-Band-Frontkamera mit 320x200 Pixel hat ein sehr, sehr gutes Bild. Es war sehr überzeugend, diese auszuprobieren. Das 21 Kilo schwere Bleiakku hält ca. 43 Minuten. Die mitgelieferten Accessoires, die Geocaching-Tasche, die Armtasche zum Joggen und die Autohalterung sind mit dabei. Ja, schön, wunderbar. Die 3D-Version wird noch mit zwei Grün-Rot-Brillen ausgeliefert. Und der Startpreis für das Normalmodell liegt bei 2.624,36 Euro, für das SL2 3D 3.520,11 Euro. Was noch zu erwähnen ist, die 3D-Brillen können selbstverständlich nachgeordert werden und liegen bei 86 Euro das Stück. Fazit, endlich ein großes Tablet zum günstigen Preis, welches fit hält. The most special. Oi, oi, oi. Das ist ja mal ein Tablet, ja. Wie viel? 36 Zoll? Ja. Das kann ich 32. 32. Oi, oi, oi. 36 wäre doch viel zu schwer und viel ja, zu groß. Ja, das stimmt. Ja, ja, genau. Ah, also so. Man möchte sich mal die Autohalterung vorstellen, ne? Ja, ja, genau. Die Autohalterung am besten noch an der Scheibe, ja. Dann sieht man von der Fahrbahn endlich gar nichts mehr. Braucht man sich auch nicht mehr zu ärgern über die Fahrer von dran. Nein. Okay, na gut. Ich hoffe, ihr habt das mitbekommen. Das ist nicht so ganz ernst gemeint, ja. Ah, gut. Bestellungen bitte Barrio aufgeben. Ja, unbedingt, genau. Ihr kriegt dann einen gefakten Gutschein für ein Einkaufszentrum in China. So. Einzulösen innerhalb von 4 Stunden. Was haben wir noch hier Interessantes? Also, jetzt wieder ernst, ja. Also, Miro 4 gibt es jetzt, ja. Und das kann man, da kann man mit Android-Geräten synken, ja. Das heißt, man kann Musik und Podcasts übertragen. Jetzt sagt ihr, Moment mal, Miro, war das nicht irgendwie so ein Podcast-Video-Anschauprogramm? Ja, ganz genau. Nur da wurde jetzt also eine ausgeklügelte Musikbibliothek mit integriert und das verwaltet jetzt auch die Musik. Man kann es also auch als Musikplayer benutzen, neben den Podcasts, das da möglich ist. Und jetzt eben die Möglichkeit, Android-Geräte einfach anzustöpseln und dann eben zu synchronisieren. So, jetzt synchronisieren. Was bedeutet dieser Begriff? Und da habe ich festgestellt, zumindest beim Nexus S, ich weiß nicht, ob das bei allen Android-Geräten jetzt so ist, aber beim Nexus S ist eben so, da ist, finde ich, ist nichts mit Sync großartig, ja. Da kann man die Dateien vom Musikordner quasi, also in der Musikbibliothek, auf das Gerät ziehen, ja, und dann wird es entsprechend in den Ordner eingefügt automatisch. Es ist schon mal eine Erleichterung, weil man einfach nur Drag and Drop jetzt nicht mehr im File Manager machen muss auf dem Computer, sondern man kann es jetzt innerhalb des Programms machen und dann kann man natürlich viel besser suchen nach der Musik und so weiter und kann die dann ganz einfach rüberschieben. Sehr schön schon mal, aber Sync ist das meiner Meinung nach nicht. Deswegen bleibe ich erstmal bei Benji. Bin ja Linux-Anwender, da habe ich beides zur Auswahl und Benji, das hat ein richtiger Sync für Android-Geräte. Und genau wie Benji hat aber auch Miro eine volle Integration des Amazon MP3 Stores und das heißt, man kann also direkt aus diesen beiden Programmen Miro und Benji MP3s von Amazon kaufen. Und sie werden dann automatisch heruntergeladen. Man braucht also nicht mehr diese Downloader-Applikation von Amazon und wird dann automatisch in die Musikbibliothek integriert. Ja. Und das kann man dann natürlich auch eben auf das Handy gleich synchronisieren bzw. rüberschieben. Gut, also die ersten Tests mit Miro 4 war wie immer sehr gut. Bestes Podcast-Programm, das ich finden kann für den Desktop. Die Sync-Funktionen, die angeblichen, also halten sich hier argen Grenzen, aber es ist schon eine gewisse Erleichterung. Also durchaus können da Android-User mal einen Blick drauf werfen. Sieht sehr gut aus. Die wirkliche Stärke liegt dann darin, dass schon fertige Profile drin sind, um Videos von allen möglichen Quellen, egal was, ja, dank FFmpeg kann das also praktisch alles in ein entsprechendes Format konvertieren, das dann speziell auf dem eigenen Handy eben optimiert läuft. Das heißt, da muss man nicht jetzt unbedingt, ja, wenn das Display so und so groß ist, muss man ja nicht unbedingt hier eine Full-HD-Version mit sich rumschleppen, die die halbe Speicherkarte zumüllt, ja, sondern dann reicht eben eine Datei, die eben das native Format hat von dem Display und besser kann man es dann eh nicht mehr sehen auf dem Handy. Ganz einfach. Und so wird es rumkonvertiert und läuft dann auch tatsächlich auf dem Handy. Also wenn ihr zum Beispiel irgendeine AFI-Datei habt, ja, die normalerweise nicht gut läuft, weil sie nicht optimiert ist oder überhaupt nicht läuft, weil entsprechender Player das nicht kann, dann einfach Miro und konvertieren. Euer entsprechendes Handy auswählen, euer Android-Handy und zack, dauert es dann eine gewisse Zeit, klar, wegen dem Codieren und dann könnt ihr das an eurem Handy anschauen. Sehr schön, Miro 4 könnt ihr mal einen Blick riskieren. Hast du die Möglichkeit erwähnt, dass man auch United Plug and Play als United Plug and Play Server laufen lassen kann? Ja, es ist tatsächlich möglich, ja, man kann also auch hier jetzt einen Server einrichten mit Miro 4. Ich habe das jetzt schon gar nicht mehr so erwähnt, weil ja mittlerweile das ja Rhythmbox, Benji, kann ja fast alle mittlerweile, ja, mehr oder minder gut allerdings. Und das konnte ich eben noch nicht testen, wie gut das wirklich läuft. Weil ich habe einen Rhythmbox Server probiert, ich habe einen Benji Server probiert Und ja, bei dem einen Server kann die PS3 das zum Beispiel nicht erkennen. Bei dem anderen Server kann das Samsung Galaxy Tab das nicht erkennen. Also von DLNA, UPnP Standard ist überhaupt keine Rede offenbar mehr bei den Herstellern. Da macht jeder sein eigenes Süppchen und nichts ist mehr mit dem anderen kompatibel. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, deswegen, ich habe das auch, wie gesagt, bei Miro noch nicht ausprobiert. Und du hattest auch erwähnt, dass Miro wohl mit den einzelnen PC-Versionen untereinander die die Auswahl an Podcasts entsprechend synchronisiert. Das konnte ich leider nicht nachfabrizieren. Ja, ich habe sie auf zwei Rechnern drauf, das hat bei mir leider nicht geklappt. Oder zumindest habe ich wohl irgendwas falsch gemacht, ich habe es nicht hingekriegt. Ja, also bei mir war das so, ich habe ich habe das auf Linux auf dem einen Rechner installiert. Hat schon eine Vorversion übrigens, nicht die neueste. Und dann ja, war ich ganz überrascht, als ich auf dem Laptop Miro dann auch tatsächlich installiert habe. Und da waren alle Podcast-Feeds eingetragen, dass ich auch, die ich auch auf dem großen Desktop-PC hatte. Ja. Waren allerdings beides Linux-Versionen. Also, wie gesagt, ich konnte es nicht nachproduzieren, aber im Großen und Ganzen finde ich das Programm ausgezeichnet. Also mir gefällt es sehr gut, wie das umgesetzt ist, auch die Auswahl der Podcasts. Die Miro überhaupt hat, ist sehr schön. Also jeder, der gerne Podcasts sieht und so weiter, kann man das Programm auf jeden Fall empfehlen. Wir sind übrigens auch bei Miro drauf. Ja, ja, genau, wir sind auch bei Miro. Wir können es auch über Miro angucken, ganz genau. Allerdings Audio. Audio, genau. Der Videopodcast ist nur unter Ustream, genau, zu sehen. Ja, genau. So, und jetzt war mein Ärger-Thema. Ja, ui. Leute, also, ich habe die Woche über wieder mal einen schönen Beitrag gelesen über die armen Entwickler und das Android-System, ja, bei dem die Leute einfach nicht so schön kaufen wie bei iOS. Ja, die Leute kaufen einfach weniger, aber sie wollen die Apps auch nutzen, aber nur die kostenlosen Apps. Ja, ja, da muss ich ganz klar sagen, erstmal, ich habe es mal wieder vermisst, es wird nur über die Entwickler gesprochen. Nur über die Entwickler. Sorry, wie viel Prozent der Android-Nutzer sind Entwickler? Und wie viel Prozent der Android-Nutzer oder allgemein der Kunden finden es besser, etwas kostenlos zu bekommen, ja, als statt dafür was zu zahlen? Vor allem, wenn sie sich noch nicht mal trauen, die Kreditkartendaten bei Google einzugeben. So, da muss ich doch ganz klar sagen, warum schreibt eigentlich hier die Blogs und all mögliche immer nur aus der Sicht des Entwicklers? Warum soll das negativ sein? Ich finde das äußerst positiv, ja, dass es hier überhaupt die Möglichkeit gibt, mehr Programme kostenlos zu bekommen als bei anderen Anbietern, ja, als bei Konkurrenzprodukten. Tut mir leid, ich kann natürlich verstehen, die Entwickler wollen natürlich auch ihr Geld verdienen, aber es tut mir leid, das ist als Kunde ist das nicht mein Problem, wenn die Entwickler kein Geld verdienen oder wie die Entwickler Geld verdienen wollen. Ich gehe auch nicht in ein Geschäft, ja, in den Laden und sag, ah, guck mal hier, da ist das Cola, ja, ist 20 Cent günstiger wie da drüben bei dem anderen Laden nebendran. Ja, nee, ich gehe aber lieber bei dem anderen Laden da nebendran, weil da verdienen ja die Leute dann mehr. Das wäre zwar total sozial und so, und das ist absolut cool, aber Leute, das könnt ihr nicht verlangen. Ja, die Leute gehen dort dann hin, wo die Angebote am besten sind. Das ist halt nun mal so in der freien Marktwirtschaft und das ist ja auch gut so. So würden nämlich die Anbieter hier alles Mögliche verlangen an Preisen und ihr müsst das kaufen und fertig. Deswegen gibt es einen Preiskampf und der wird bestimmt durch die Leute, die eben dorthin gehen, wo es günstig ist. So. Und was hier gesagt wird, was so als negativ für die Entwickler gilt, ja, das ist aber ein Riesenvorteil für die Kunden. Ja, deswegen sind, mal überlegen, ja, vielleicht sind deswegen die Android-Handys so arg im Hochschnellen, ja, weil die Leute eben auch mehr Sachen bekommen, ohne dass sie gleich für jeden Mist, ganz sage ich ganz klar, ja, für jeden Mist was abdrücken wollen. Wenn natürlich die, es gibt da so einen schönen Begriff, habe ich schon mal im US-Blog gelesen, die iSheeps, ja, das möchte ich aber bitte nicht verallgemeinern, ja, aber Leute, die halt etwas kaufen, nur weil es zu kaufen ist, ja, die sich eine Furz-App runterladen, dafür 3 Euro ausgeben und denken, ah ja gut, da tue ich ja auch was für Apple. Ne? Dann sage ich das mal ganz klar. Ja, dann sage ich, ja, wunderbar, das könnt ihr gern tun. Ja, aber liebe Developer, wenn ihr auf Android Kohle machen wollt, dann müsst ihr Leistung bringen. Dann müsst ihr ein außerordentliches Programm bringen. Dann müsst ihr etwas bringen, wo die Leute auch bereit sind, Geld dafür auszugeben. Ein Programm, das ausgezeichnet ist, das heraussticht aus der Masse. Und dann drücke ich auch gern Geld ab. Alles Mögliche sogar, ja. Auch größere Beträge, ist mir vollkommen egal. Nur, es muss das Geld wert sein. Ich kaufe keine Furz-App für 3 Euro, ja. Die tue ich mir auch nicht kostenlos installieren, aber manche machen das, ja. Aber ist die Hemmschwelle ist halt da doch sehr groß, wenn man sich nur eine Spaß-App runterladen will und das kostet dann jede Menge Kohle. Nee, Leute, das nicht. Wenn ihr Mist verkaufen wollt, gegen viel Geld, dann seid ihr auf der Android-Plattform falsch. Ja, falsch. Ganz einfach. Und das ist gut so, dass ihr falsch seid dann. So, jetzt, das war jetzt an die Entwickler gerichtet, sorry. Ja, man muss auch ganz klar sagen, der Standard-User bei Android, das sind intelligente Leute, eventuell auch Nerds. Ja. Und der Standard-User des anderen gewissen Systems, das sind meistens Leute, die haben das Gerät, das es haben, um ein bisschen Prestige zeigen zu können. Und das war's. Nein. Da ich habe Leute kennengelernt, die gesagt haben, es ist kein Witz, ja. Guck mal, ich habe ein Phone. Ist das nicht toll? Ist es klasse, spitze? Wo ich gefragt habe, ja, und was für einen Flat-Tarif hast du? Ja, keinen. Ja, gut, aber das... Die haben das Gerät nur, dass sie es haben. Ja, das ja, gibt so aber auch... Turnschuhe kaufen sie welche von irgendeiner Marke, nur weil das sie haben. Ja, aber das gibt's ja auch bei Android. Das sind sehr viele, leider. Ja, das gibt's aber auch bei Android. Gibt's aber auch bei Android so. Ich kenne auch jemanden, der hat ein Android-Gerät mit einer Prepaid-Karte. Ich konnte nicht überzeugen davon, dass es besser ist. Ich kenne sogar zwei Leute. Bei einem ist sogar vernünftig, dass er eine hat. Es gibt auch gute Prepaid-Karten. Genau, ich wollte es gerade sagen. Erwähnt, ja. Also. Genau, ach ja, genau, richtig. Empfehlung nochmal, ne? Es gibt hier eine Prepaid-Karte, kriegt ihr für 14,90 eine Datenflatrate mit 5 GB monatlich. Ja, genau. Man muss halt nur immer dran denken, aufzuladen. Ja, richtig. Okay, also, bevor wir das jetzt weiter vertiefen, aber ich wehre mich dagegen, das zu verallgemeinern natürlich, ja, dass die einen User besser sind als die anderen. Genau das ist nämlich das, was ich an der iPhone Community oder Apple Community besonders abstoßend finde, ist, dass viele denken, sie wären was Besseres und das möchte ich nicht bei Android übernehmen. Ja, also ich denke als Android-User nicht, dass wir was Besseres sind. Im Gegenteil, ja, wir sind aber realistischer in dem Sinne, dass vielleicht hier die Leute nicht blindlings kaufen, ja, sondern eben nur dann kaufen, wenn es auch einen Grund dafür gibt. Und der Grund muss gut sein. Das heißt, wenn ein Entwickler ganz dann genau irgendwas verkaufen will, dann muss er was Besonderes leisten. Und wenn er nichts Besonderes leistet, ja, dann eben nicht. Und wenn er nichts Besonderes leistet und will trotzdem Geld dafür haben, dann gibt's eine Plattform mit Früchten, da kann er ganz sein Glück probieren. Also ich möchte auch nochmal hier ganz klar erwähnen, was man auch aus der PC-Szene kennt. Die erfolgreichsten Firmen haben oft, nicht alle, es gibt natürlich noch andere erfolgreiche Firmen, wo es nicht so war, aber viele erfolgreiche Firmen haben angefangen mit kostenloser Software. Mhm. Man kennt es auch vom Windows-System. Viele Leute nutzen irgendwas jahrelang und diese Firma bringt dann halt irgendwann mal eine Pro-Version und so weiter und hat dann auch damit einen riesen Erfolg. Ja. Also man muss erstmal beweisen, dass man was kann, ja, dass man was Innovatives auch auf den Markt bringen kann, das zeigen. Und wenn die Leute gesehen haben, ey, das ist wirklich klasse, dann sind die auch bereit, dafür zu bezahlen. Ja, klar. Ich übrigens auch, aber ich bezahle nicht für Schrott. Entschuldigung. Genau. Ja, richtig. Ich kaufe auch gerne ein Programm. Ich habe schon vieles gekauft im Android-Market, aber das muss dann schon entsprechend nützlich sein. Ne? Und scheinbar, zeigt ja auch, dass man auch mit kostenlosen Programmen ziemlich viel Geld verdienen kann. Ja, wie geht das? Werbeeinblendung. Angry Birds hat es ja vorgemacht. Ja, wie viele Milliarden die bereits schon abgezockt haben durch einfache Werbebanner, die eingeblendet werden bei der Android-Version. Bitte? Na, es geht doch. Es geht doch. Man muss nur wollen. Genau. Aber gut, jedem selbst überlassen, wenn ein Entwickler meint, er müsste rumweinen und so weiter, dann soll er halt eben auf die andere Schiene wieder gehen, soll seinen Kram dort verkaufen und dann werden sich hier bestimmt andere Entwickler blicken lassen, die ähnliches, genau, oder vielleicht sogar besseres programmieren. Genau, so ist es. So, Aber ich habe auch noch was Interessantes zum Thema Patentpolka. Ja, ich weiß, warum ich Polka sage, weil das sind nicht die Clone Wars, sondern es sind die Patent Wars, was da momentan stattfindet und jeden Tag gibt es ein anderes Schlachtfeld. Und letzte Woche, ja, hat die Firma Apple tatsächlich erwirkt, dass die Firma Samsung neue Geräte vor Veröffentlichung vorlegen muss. Ja. Dass die Firma Apple in der Lage ist, zu kontrollieren, ob Patentverletzungen vorliegen. Das ist total pervers, oder? Das ist erstens das ist der absolute Hammer, dass es so eine Entscheidung überhaupt gibt, weil es ist ja ein Eingriff ins Firmengeheimnis. Ja? Also man muss sich mal vorstellen, bevor die auf den Markt gehen, müssen sie Apple alles preisgeben. Das ist lächerlich. Aber Samsung war ganz schlau und hat jetzt rumgedreht und führt genau dieselbe Klade umgekehrt. Ja, klar. Also, Samsung möchte, dass Apple seine neue Geräte vorlegt. Ja, natürlich. Und weil ich würde mich kaputt lachen, wenn sie damit gewinnen, und ich würde mich freuen, weil das wird gewissen Leuten wieder das dämliche Grinsen aus dem Gesicht ziehen. Ja, das ist wäre nur guten Recht. Wenn es in eine Richtung geht, muss es natürlich in eine andere Richtung gehen, damit sichergestellt wird, dass Apple nicht von Samsung kopiert. Ja, weil Samsung das ist marktwirtschaftlich eine Katastrophe. Das ist, wo sind wir denn? Ja, irgendwo in Diktatur oder was? Was geht denn? Ja, gut, ich meine, das ist ja eine marktpolitische Entscheidung. Es soll übrigens von einer unabhängigen Anwaltskanzlei dann geprüft werden. Ne? Ich weiß noch nicht, wie die qualifiziert sind, für sowas zu prüfen, aber egal. Der Chef der Kanzlei heißt nicht zufällig Jobs, aber das ist wahrscheinlich ein Verwandter. Oder Anteileigner. Ja. also ich finde jetzt mal ganz ehrlich, Leute, eine Firma, ein Unternehmen, welches Geld verdienen will, welches davon lebt, dass es Produkte auf den Markt bringt, die besonders gut sind gegenüber anderen, soll seine Produkte preisgeben vor der Veröffentlichung. Ja. Also das ist der absolute Hammer. Das ist marktwirtschaftlich eine Katastrophe. Ja, und übrigens, wenn jemand nicht in der Lage ist, technisch und von der Firma her nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Gerät zu produzieren, das es ermöglicht, einem Mitbewerber Paroli zu bieten, da gibt es noch eine andere Lösung, und zwar die Microsoft anwendet. Ja, die verdienen nämlich auch was, ohne dass sie was dafür tun müssen, im Prinzip, ja. Ja, und der Witz ist, sie verdienen damit mehr als mit den eigenen Windows-Phones. Ja, genau. Nämlich, das ist der Hammer. Ja, es ist tatsächlich so, Microsoft verlangt ja von HTC, die haben HTC, sagen wir mal, bedroht mit einer Klage und dann hat HTC gesagt, okay, wir einigen uns und HTC zahlt pro Android-Handy $5 Lizenzgebühren an Microsoft, weil da offenbar Technologien verwendet werden in den HTC-Phones, die eben Microsoft gehört, und dann diese Technologien werden lizenziert. Unter anderem kann das sogar stimmen, ja, bevor wir hier total... Es geht um den Exchange-Client. Genau, richtig. Bevor wir hier total in Sarkasmus ausatmen, ist tatsächlich durchaus berechtigt, was Microsoft da sagt gegenüber HTC. Weil die nämlich eben einen speziellen Exchange-Client anbieten, der aber nicht standardmäßig in Android drin ist, sondern eben nur in den HTC-Geräten. Und deswegen, ist das okay soweit. Nur, das heißt aber, dass die für jedes HTC-Telefon Microsoft $5 kriegen. Und offenbar ist die Einnahme von dieser Quelle höher als die Einnahme von ihren eigenen Windows Phone 7, die nämlich gefloppt haben ohne Ende mittlerweile. Das ist kein Geheimnis mehr. Ich war überrascht. Ja, ehrlich gesagt finde ich sogar schade. Ich habe das nicht nur so gesagt, ich habe schon wirklich gewollt, dass Microsoft mit seinem Windows Phone 7 so ein paar Prozent Marktanteil auch bekommt, damit noch ein dritter Player im Spiel ist. Ja, also so richtige Prozente, ja, also sagen wir mal so 10% oder so, mindestens, das wäre schon der Challenge gewesen. Ja, da werden die Klagen besser aufgeteilt, also. Ja, genau. ich meine es jetzt aber wirklich im Ernst, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und wenn ein dritter Player drin ist, ist das gut, ja. Aber die sind offenbar dermaßen mit dem Windows Phone 7 jetzt aufgelaufen, dass auch ja dieser Chef eines Hedgefonds, wie heißt der nochmal, Weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber der Typ heißt David Einhorn. Der Name, der verfolgt mich in den Träumen, ja. David Einhorn. Also, ne? Und der hat gesagt, Steve Ballmer muss gehen. Ja. Und langsam ja, ziehen da Wolken über Redmond auf. Die haben ja auch schon ein anderes Gebäude angemietet, damit sie abhauen können. Aber es ist wirklich schon traurig, was da abgeht. Aber hier die Einnahmequelle, das ist schon sehr, sehr seltsam, ja, skurril. Ja. Also, Naja, gut. wenn man kein Hit landen kann, dann muss man an dem Hit eines anderen mitverdienen. Naja, solange man nicht seine eigentlichen Vorteile auf dem Markt, nämlich eben seine Geschäftsgeheimnisse, preisgeben muss und auch den Konkurrenten, dann geht's ja noch. Ja. Also, wie gesagt, diese Entscheidung, ich muss da mal auf Samsung zurückkommen, ist so dermaßen der Heuler. Das ist unglaublich. Also, das ist der schlimmste Eingriff in, sag ich mal, Also, ja, Firmengeheimnis, was ich je gehört habe. wenn Microsoft jetzt fit ist, dann müssten die von Samsung und von Apple fordern, dass die ihre Geräte Microsoft vorlegen, ja, zur Ja. Kontrolle, und dann können die vielleicht in absehbarer Zeit auch ein gutes Smartphone auf den Markt kriegen. Ja, dann kommt aber das Kartellamt und sagt Preisabsprachen oder irgend sowas. Nein, also wirklich, naja, beobachten wir es weiter und ich muss sagen, also die Amis haben wirklich einen Hau weg. Aber okay. Ja, also es ist nicht alles Gold, was über dem Teich passiert. Ja, also so gut der Fortschritt auch ist, manche Sachen sind doch sehr skurril. Ja. Ja, absolut. Du Rio, ich habe eine Frage an dich. Was ist auf deinem Handy die mit Abstand wichtigste App? Ui, also ich glaube Google Maps. Ganz genau. So meine ich das auch und Das so brauche ich meinen das auch täglich. viele, viele Millionen User. Und Google Maps hat ja jetzt wieder ein Update bekommen, ist dadurch natürlich wieder ein bisschen größer geworden, wie immer. Also es wird immer größer und immer größer und immer größer, bietet allerdings auch ein paar nette Neuerungen. Also einmal gibt es ein paar schöne Änderungen in Latitude. Also es wurde jetzt, die Check-ins und so weiter wurden jetzt erheblich verbessert, geht Ja. schneller, einfacher, anders angelegt. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass die Möglichkeit, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, auch erheblich verbessert wurde. Also es gibt richtige Planung jetzt mit von nach, um öffentliche Verkehrsmittel, sag ich mal, zu nutzen. Also sehr, sehr schön. Ja. Geht das jetzt schon in Deutschland richtig, oder? Als ich das letzte Mal geguckt habe, war noch nichts drin. Das war Also mir schon ja, ich klar. habe es jetzt hier probiert. In meiner Gegend geht's noch nicht. Ja, gut, ich meine, man muss ja überlegen, das sind ja einiges an Plänen. Ich benutze ja im Moment noch Öffi, wenn dir das was Ja, sagt. Ist ein sehr gutes Programm dafür und da ist auch der Bereich hier sehr gut abgedeckt. Ich meine, man muss denen natürlich die Chance lassen, das alles auch zu pflegen. Und ja, aber allgemein die Berichte und auch was ich jetzt so an Videos und so weiter gesehen habe, sehr schön. Ja, es ist schon faszinierend, was da an Entwicklung da vorangeht. Also das Einchecken hier mit Places und so weiter, das funktioniert jetzt auch sehr gut bei mir mit dem Gingerbread, muss ich ganz klar sagen. Seit Gingerbread ist das wirklich sehr, sehr toll geworden. Und ja, wie gesagt, das ist tatsächlich die Haupt-App bei mir eigentlich. Gerade das Navigationssystem ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Und das macht einfach Spaß. Ne? Was auch ganz wichtig ist, was ich jetzt vergessen hatte zu erwähnen, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, nicht nur Adressen zu melden, man kann auch selbst jetzt zum Beispiel die private Adresse ändern in Latitude. Also ich kann jetzt hier ein bisschen umdefinieren und kann sagen, okay, die Hausnummer stimmt nicht ganz oder was weiß ich und kann ein bisschen eingreifen. Das war ja vorher noch nicht möglich. Ja. Ich kriege also bei mir auch die Nachricht, dass es noch nicht möglich ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier zu planen. Aber wie gesagt, das ist hauptsächlich bei mir ist es die Autonavigation und die Fußgängernavigation, die brauche ich auch öfters, wenn ich da unterwegs bin. Und ja, von daher ist das schon mal ziemlich cool. Dann möchte ich nur was sagen zu allgemein zu den Kritiken immer bei den Google Apps. Die On-Stock-Apps. Hier steht immer, ich lese immer wieder das Thema, ja, App2SD ist nicht drin, nur ein Punkt. Leute, habt ihr eigentlich einen Knall? Man kann doch nicht eine App extrem schlecht bewerten, nur weil sie App2SD nicht hat. Oh, hi, hi, hi. Aber man kann die schon. Man kann die schon zerreißen, deswegen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ist mir ist unbegreiflich, ja. Gut, ne, ganz unbegreiflich ist mir nicht, aber trotzdem ist es eine Zumutung, dass eine 10 Megabyte große App nicht endlich auf die SD-Karte installiert werden kann. Ja, Rio, lass mich doch mal fertig ausführen. Da wäre ich jetzt noch dazu gekommen. Aber grundsätzlich finde ich es doof, wenn einer wirklich nur einen Punkt gibt, nur wegen einer einzigen negativen Sache. Was sagst du? Es gibt immer positive und negative Dinge beim Gerät und jetzt die wichtigste App, die man eigentlich auf dem Gerät hat, als mit einem Punkt zu bewerten, nur weil sie nicht App to SD hat, das finde ich sehr unpassend und das tut auch das Gesamtbild verschandeln. Ich meine, klar, man kann sagen, gut, anstatt 5 gebe ich vielleicht 3 oder 4 oder sonst was, weil das halt eben ein Negativkriterium ist, aber ich kann doch nicht eine App nur mit einem Punkt kritisieren. Du, das kommt drauf an, wenn du zum Beispiel ein G1-User bist und die App braucht schon ein Viertel von deinem Telefon an Speicher, dann wird man richtig sauer. Und dann kannst du auch sagen, nee, die App, die macht mein Telefon kaputt, ja, beziehungsweise die tut mein Telefon runterziehen. Und dann gibt es wohl einen Stern dafür. Ja. Aber ich weiß schon, was du sagen willst, ja, dass man halt nicht generell jetzt wegen der App to SD eine Anwendung so dermaßen runtermachen kann. Aber ich kann den Frust kann ich schon verstehen von einigen Anwendern deswegen. Ja. Dann noch was zur Aufklärung. Ich höre auch immer wieder, ja, Google Maps kann man ja nichts mit anfangen, wenn man mal keinen Empfang hat. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, seit, ich glaube, der vorletzten Version ist das, ne? Mhm. Google Maps speichert die Karten inzwischen in einen Puffer und kann genutzt werden, auch ohne Empfang bis zu einer gewissen Grenze. Er kann natürlich nicht hingehen und kann dann jetzt, sage ich mal, Lokalitäten raussuchen, das nicht, aber das Grundkartenmaterial ist da. Genau, und es ist auch so, wenn man eine Navigation startet, ja, dann werden die Route, wenn man nicht von dieser Route abweicht, also die vorgegebene Route, wird gepuffert, ja, und bleibt im Speicher. Das heißt, wenn man unterwegs mal keine Datenverbindung hat, solange man auf der Route bleibt, geht die Navigation ganz normal weiter. Ja. Nur wenn man dann halt von der Route abweicht und das Telefon müsste neue Routen und Karteninformationen herunterladen, dann ist ja klar, dann braucht man eine Netzverbindung. Ja. Aber wenn ich das so sehe, also ich habe jetzt bei mir zum Beispiel die T-Mobile-Karte drin, ja, da muss ich schon sagen, da muss man schon wirklich in Hintertupfingen sein, dass man da mal keinen Empfang mehr auf einer Autobahn zum Beispiel hat. Also das haben wir jetzt noch nie entdeckt. Und wir machen ja Geocaching, ja, und mittlerweile, also ich habe im tiefsten Wald, ja, bis auf ganz wenige kleine Stellen, ja, lokale Stellen, immer Empfang. Ja, sorry, also. Eine kleine Aufklärung muss ich noch loswerden. Also dieses Zwischenpuffern, nicht falsch verstehen, er speichert jetzt nicht ganz Deutschland oder so, ja, sondern die Karten, die ich schon aufgerufen hatte, diese sind im Speicher und können dann auch ohne Empfang verwendet werden. Welche, wo ich jetzt noch nicht angezeigt hatte, die sind auch nicht im Puffer. Ist ja auch klar, der kann ja nicht ganz Deutschland puffern, da wäre ja ruckzuck das Handy voll. Ja, und genau, und es ist halt so auch bei der Route nochmal, ne? Die Route, entlang dieser Route, da werden die Karten eben dann auch gepuffert. Aber wie gesagt, sobald man dann eben von der Route runtergeht, dann müsste dann eben was nachladen, das geht nicht. Mhm. Wenn er keinen Empfang hat. Ja, ja, genau. So, du hast dann noch eine Sache, ja? Ja, ich hab noch was. Und zwar für die Windows-User unter euch gibt's eine recht interessante Neuigkeit. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal berichtet von einem Projekt namens BlueStacks, welches ermöglichen soll, unter Windows Android-Apps auszuführen. Das Ganze ist jetzt schon etwas weiter und es gibt auch ein Video dazu, das haben wir verlinkt. Das ist sehr schön anzuschauen. Mhm. Letztendlich, auf den ersten Blick würde ich sagen, ist es eine Emulation unter Windows, die, ja, ein bisschen mehr mit eingebunden ist als eine Standard-Emulation bei, wie heißt das, VirtualBox oder so. Mhm. Ist also sehr interessant anzusehen und ich könnte es mir vorstellen, da auch was einzusetzen und ich wäre auch erfreut, wenn es eine Linux-Version davon geben würde. Mhm. Ich meine, immerhin sind wir auch Linux-User, du beziehungsweise nur Linux-User, ich im Moment noch beides. Ja, dann habe ich noch eine kleine Information an die Zuhörer. Und zwar habe ich mir ein bisschen das Programm Puls News mal angeguckt, auf Empfehlung von vielen hin. Hab mir gedacht, was soll denn das jetzt für ein Quatsch sein? Das ist jetzt nicht App der Woche, das ist einfach nur allgemein mal kurz erwähnt. Puls News ist, oder da hat man die Möglichkeit, eine Sammlung von News-Webseiten in Form von Bildchen zu sehen, so wie man das zum Beispiel von dem, Droid Iris kennt. Mhm. Halt, da sind's Bilder. Und bei Puls News sind's halt eben nicht Bilder, sondern entsprechend Berichte von allen möglichen Seiten, die man auswählen und filtern kann. Genauer konnte ich mich jetzt noch nicht reinarbeiten, aber es sieht sehr, sehr interessant aus. Mal reingucken kann auf jeden Fall nicht schaden. Haben wir auch verlinkt. Mhm. Und am besten ausprobieren. Ich werde heute Abend sicherlich noch ein bisschen mit rumspielen. Ja. Und App of the Week, hast du ja. Was? Cheetask sehe ich gerade. Hast du was? Genau. Ja, ich habe als App of the Week diesmal Gtasks ausgewählt. Und zwar, da bin ich drüber gestolpert, eigentlich schon vor ein paar Wochen, habe das jetzt ausgiebig getestet, und zwar die kostenlose Version. Es gibt zurzeit jetzt gerade nur noch 3 Tage übrigens im Angebot. Ich möchte es trotzdem weitergeben, auch wenn es schon fast wie Werbung klingt. 43% Nachlass für $3.99 kriegt ihr das momentan, und dann verschwinden auch die an manchen Stellen auftauchende Werbung. Ja. Und unterstützt den Entwickler damit. Also, sei nie wieder. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe momentan die freie Version drauf. Und damit könnt ihr eure Tasks aus Mail beziehungsweise auch Kalender, sind die auch mit integriert, könnt ihr da verwalten. Und habt ihr da direkt auf dem Android-Handy. Ja, also das ist ganz fantastisch, finde ich. Das ist genau das, was eben Gtasks braucht. Weil bisher ist es so, das liegt irgendwo im Mail-Programm, ist da so ein kleiner Link. Ja, und im Kalender ist so ein kleiner Link. Und wenn man da drauf kommt, dann geht so ein kleines Fensterchen auf und dann kann man da was machen. Also total unspektakulär. Und da fehlt das Programm. Ja, das richtige Programm dafür. Und zumindest bei den Android-Handys gibt's das jetzt eben hier bei Gtasks, und das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Das sieht aus wie ist eine vollwertige Taskplaner-App, die eben direkt auf Gtasks zugreift. Also da ist Synchronisation ist schon fast untertrieben. Also das ist direkt, wenn ihr da was ändert, ist es sofort in Gtasks. Beziehungsweise wenn ihr keine Verbindung habt, wird sofort, wenn ihr Verbindung bekommt, dann hingeschickt und umgekehrt genauso. Alle Änderungen sind komplett untereinander, werden abgeglichen von verschiedenen Android-Geräten. Also ich habe das zum Beispiel auf dem Tablet, auf dem Handy, auf dem Desktop. Also Desktop natürlich in diesem Gmail Fenster, ja, und egal wo ich die Änderung mache, das ist alles sofort vorhanden da drauf, und sieht gut aus, gute Funktionen, man kann Listen neu erstellen und so weiter und so weiter. Und seit ich das Programm drauf habe, nutze ich auch die Taskliste endlich mal ausgiebig. Man kann auch Tasks mit Alarm erstellen, wo dann wirklich eine Weckfunktion gibt, sofern man das Programm auf dem Handy installiert hat und nicht App2SD. Und hier vielleicht mal ein Wink mit dem Zaunpfahl Richtung Google. Ja, so programmiert man ein Programm. Wenn das Widgets hat, dann, wenn man es auf der SD-Karte hat, kann man eben keine Widgets benutzen und keine Alarme. Und wenn man es eben nicht auf der SD-Karte hat, sondern auf dem Gerät, dann erscheinen auf einmal die Widgets wie von Geisterhand. Und man kann auch Alarme einstellen. So soll so etwas programmiert sein. Perfekt. Und deswegen bei mir die App of the Week Gtasks ist verlinkt. Und wenn euch Taskplanning interessiert, Zeitplanen, dann ist das genau das Richtige für euch. So, meine App der Woche, da wirst du dich gleich totlachen, Rio. Hm. Weil es ist unglaublich, dass ich so eine App auswähle, aber mir gefällt sie und deswegen wähle ich es auch aus. Und zwar die App von TV Spielfilm. Es ist unglaublich, dass ich sowas wähle, aber sie ist bis auf ein kleines Manko wirklich sehr schön gemacht. Also sie ist sehr übersichtlich gemacht. Das ist mich auch vom Suchen her klasse gemacht, wie man blättert, ist alles sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Man kann nach Sendern, nach Zeitübersicht, Tagestipps und so weiter und so fort, und man hat noch so eine kleine Kinosparte. Einziger Manko, leider nicht Tablet angepasst. Sie geht also nur in der waagrechten Ansicht. Mhm. Und leider gibt es keine horizontale Ansicht. Schade. Wird vielleicht noch was werden. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Es ist einfach nur Übersicht. Ich habe die ganze Zeit den Programmmanager von T-Online verwendet. Mhm. Nicht T-Online, sondern für Entertain. Ja. Aber da fand ich immer die Schrift sehr, sehr klein. Und es war, ja, es ist alles drin, es ist toll, es ist nicht schlecht. Aber es ist nicht so schön dargestellt wie bei diesem TV-Spielfilm. Okay. Also das ist jetzt eigentlich meine neue App, mit der ich so drüber schmökere. Jetzt müsste eigentlich bloß noch eine Adaption dazu kommen. Das wäre ganz, ganz schön für meinen Receiver, dass ich dann für die aus programmieren kann. Hahaha, Wunschkonzert. das wird es wohl für meinen Receiver nicht mehr geben. Dazu hat er jetzt auch wahrscheinlich ein zu hohes Alter. Ja. Meine ist zwar ein absolutes Top-Gerät, aber du weißt ja, wie das ist. Wenn ein Gerät mehr als 2 Jahre alt ist, dann wird nichts mehr dafür entwickelt. Bei mir wäre es ja gegangen, ja, demnächst, wenn die Telekom es schaffen würde, mir Entertain zu geben, aber das sieht wohl nicht so aus. Ja, genau dafür ist ja der Programmmanager gedacht. Da kannst du ja direkt draufdrücken, sagen, Aufnahme. Ja. Wäre eine gute Sache gewesen, aber das kann ich wohl vergessen jetzt. Ja, ansonsten sind wir durch. Ja, durch, ja, genau, du sagst es. Das letzte Wort gehört wieder dir, wie immer. Mir? Ja. Ja. Was sage ich denn da am besten? Tschüss, schönen Abend noch. Genau. Und viel und Spaß bei. Nein, jetzt kommt erstmal der Abspann. Also, wenn ihr uns erreichen wollt mit Hate-Mails, nein, wenn ihr nette Kommentare, liebe Beiträge oder sonstige Fragen habt, dann könnt ihr uns erreichen unter Twitter @AndroidCast, in der Facebook Uncast-Page oder per E-Mail mit uncast@thenetcast.com oder ihr schreibt uns auf der Seite uncast.thenetcast.com einen Kommentar in den Artikel. Wir freuen uns immer sehr. Und ja, dann verabschieden. Ja. Ich erkenne bitte erst ab 20 Personen. Okay, also Leute, bis dann. Danke, dass ihr zugehört habt. Ciao. Bis dann, tschüss.